Hans Castorp hatte 37,6. Am hellen Vormittag, zwischen 10 und halb 11 Uhr, 37,6. Das war zu viel. Es war Temperatur. Fieber als Folge einer Infektion, für die er aufnahmelustig gewesen. Und es fragte sich nur, was für eine Art Infektion das war. 37,6. Mehr hatte auch Joachim nicht. Mehr hatte hier niemand, der nicht als schwerkrank oder moribund das Bett hütete. Weder die Kleefeld mit dem Pneumothorax, noch auch Madame Chuchat. Es war natürlich in seinem Falle wohl nicht ganz das Rechte, bloßes Schnupfenfieber, wie man es unten nannte, aber genau zu unterscheiden und auseinanderzuhalten war das nicht. Seine Bewegung war mächtig. Er ging ein paar Mal durch das Zimmer, das Thermometer in der Hand, wobei er es jedoch waagerecht hielt, um nicht durch senkrechte Erschütterung eine Störung hervorzurufen, legte es dann mit aller Bewahrsamkeit auf die Waschtischplatte nieder und ging vorerst einmal mit Paletot und Decken in die Liegekur. Sitzend warf er die Decken um sich, wie er es gelernt hatte, von den Seiten und von unten, eine nach der anderen, mit schon geübter Hand, und lag dann still, die Stunde des zweiten Frühstücks und Joachims Eintritt erwartend. Zuweilen lächelte er, und es war, als lächle er jemandem zu. Zuweilen hob sich seine Brust mit einem beklommenen Beben, und dann musste er husten, aus seiner kataralischen Brust. Joachim fand ihn noch liegend, als er um 11 Uhr nach dem Tönen des Gongs zu ihm herüberkam, um ihn zum Frühstück abzuholen. »Non?« fragte er verwundert, indem er neben den Stuhl trat. Hans Castorp schwieg noch eine Weile und sah vor sich hin. Dann gab er zur Antwort, »Ja, das Neueste ist also, dass ich etwas Temperatur habe.« »Was soll das heißen?« fragte Joachim. »Fühlst du dich fiebrig?« Hans Castorp ließ wieder ein wenig auf die Antwort warten und gab hierauf mit einer gewissen Trägheit die folgende, »Fiebrig, mein Lieber, fühle ich mich schon längst, schon die ganze Zeit. Aber jetzt handelt es sich nicht um subjektive Empfindungen, sondern um eine exakte Feststellung. Ich habe mich gemessen.« »Du hast dich gemessen, womit?« rief Joachim erschrocken. »Selbstverständlich mit einem Thermometer«, antwortete Hans Castorp, nicht ohne Spott und Strenge. »Die Oberin hat mir eins verkauft. Warum sie einen immer Menschenskind anrede, das weiß ich nicht, korrekt ist es nicht, aber ein sehr gutes Thermometer hat sie mir in aller Eile verkauft. Und wenn du dich überzeugen willst, wie viel es zeigt, so liegt es da drinnen auf dem Waschtisch. Es ist eine minimale Erhöhung.« Joachim machte kurz Kehrt und ging ins Zimmer. Als er zurückkehrte, sagte er zögernd, »Ja, das sind 37,5,5. »Dann ist es etwas zurückgegangen«, versetzte Hans Castorp rasch. »Es waren 6.« »Keinesfalls kann man das minimal nennen für den Vormittag«, sagte Joachim. »Eine schöne Bescherung«, sagte er und stand an seines Vetters Lager, wie man eben vor einer schönen Bescherung steht, die Arme in die Seiten gestemmt und mit gesenktem Kopfe. »Du wirst ins Bett müssen.« Hans Castorp hatte darauf seine Antwort bereit. »Ich sehe nicht ein«, sagte er, »warum ich mich mit 37,6 ins Bett legen soll, wo doch du und so viele andere, die auch nicht weniger haben, wo ihr alle hier frei herumlauft. Das ist aber doch etwas anderes«, sagte Joachim. »Bei dir ist es akut und harmlos, du hast Schnupfenfieber.« »Erstens«, erwiderte Hans Castorp und teilte seine Rede nun sogar in erstens und zweitens ein, »verstehe ich nicht, warum man mit harmlosem Fieber, ich will mal annehmen, dass es so etwas gibt, mit harmlosem Fieber das Bett hüten muss, mit anderem aber nicht. Und zweitens sage ich dir ja, dass der Schnupfen mich nicht heißer gemacht hat, als ich schon vorher war. Ich stehe auf dem Standpunkt, schloss er, dass 37,6 gleich 37,6 ist. Könnt ihr damit herumlaufen, kann ich es auch.« »Ich habe aber 4 Wochen liegen müssen, als ich ankam«, wandte Joachim ein. »Und erst als ich zeigte, dass die Temperatur durch Bettruhe nicht verschwand, durfte ich aufstehen.« Hans Castorp lächelte. »Na und?« fragte er. »Ich denke, bei dir war es etwas anders. Mir scheint, du verwickelst dich in Widersprüche. Erst unterscheidest du und dann stillst du gleich. Das ist doch Schnickschnack!« Joachim drehte sich auf dem Absatz um, und als er sich seinem Vetter wieder zukehrte, sah man, dass sein gebräuntes Gesicht noch eine Schattierung dunkler geworden war. »Nein«, sagte er, »ich stelle nicht gleich. Du bist ein Konfusionsrat.« Ich meine nur, du bist elend erkältet, man hört es ja an deiner Stimme. Und du solltest dich legen, um den Prozess abzukürzen, da du nächste Woche nach Hause willst. Wenn du aber nicht willst, ich meine, wenn du dich nicht legen willst, so kannst du es ja lassen. Ich mach dir keine Vorschriften. Jedenfalls müssen wir jetzt zum Frühstück. Mach, es ist über die Zeit. Richtig, los, sagte Hans Castorp und warf die Decke von sich. Er ging ins Zimmer, um sich mit der Bürste übers Haar zu fahren, und während er es tat, sah Joachim noch einmal nach dem Thermometer auf dem Waschtisch, wobei Hans Castorp ihn von Weitem beobachtete. Dann gingen sie schweigend und saßen wieder einmal an ihren Plätzen im Speisesaal, wo es wie immer um diese Stunde weiß schimmerte vor lauter Milch. Als die Zwergin das Kulmbacher Bier für Hans Castorp brachte, lehnte er es mit ernstem Verzichte ab. Er trinke heute lieber kein Bier, trinke überhaupt nichts, nein, danke sehr. Höchstens einen Schluck Wasser. Das erregte Aufsehen. Wieso? Was für Neuerungen? Warum kein Bier? Er habe ein bisschen Temperatur, warf Hans Castorp hin. 37,6 minimal. Da drohten sie ihm mit den Zeigefingern. Es war sehr sonderbar. Sie wurden schelmisch, legten den Kopf auf die Seite, kniffen ein Auge zu und rührten die Zeigefinger in Höhe des Ohres, als kämen kecke, pikante Dinge an den Tag von einem, der den Unschuldigen gespielt hatte. »Na, na, sieh«, sagte die Lehrerin, und der Flaum ihrer Wangen rötete sich, indes sie lächelnd drohte. »Saubere Geschichten hört man. Ausgelassene. Wart, wart, wart. Ei, ei, ei«, machte Frau Stör und drohte mit ihrem kurzen und roten Stummel, indem sie ihn neben die Nase hielt. »Tempus hat er, der Herr Besuch. Sie sind mir einer. Der Rechte sind Sie mir, ein Bruder Lustig.« Und nur Miss Robinson zeigte sich teilnahmslos und verschlossenen Sinnes wie immer. Joachim hielt mit anständiger Miene die Augen gesenkt. Hans Castorp, geschmeichelt von so viel Neckerei, glaubte bescheiden ablehnen zu müssen. »Nein«, sagte er, »Sie irren sich. Mein Fall ist der denkbar harmloseste. Ich habe Schnupfen, Sie sehen, die Augen gehen mir über. Meine Brust ist verstockt, ich huste die halbe Nacht. Es ist unangenehm genug.« Aber sie nahmen seine Entschuldigungen nicht an. Sie lachten und winkten ihm mit den Händen ab, rufend »Ja, ja, ja, ja, ja«, Flausen, Ausreden, Schnupfenfieber, »kennen wir, kennen wir«. Und dann forderten sie alle auf einmal, dass Hans Castorp sich unverzüglich zur Untersuchung melde. Sie waren belebt von der Nachricht. Unter den 7 Tischen war an diesem während des Frühstücks die Unterhaltung am muntersten. Bis die kurze, wenn auch reichhaltige Zwischenmahlzeit beendigt war und die Vettern ihren zweiten Vormittagsgang antraten, den Gang hinunter nach Platz Davos. Joachim war in sich gekehrt unterwegs und Hans Castorp ächzte vor Schnupfen und räusperte sich aus rostiger Brust. Auf dem Heimwege sagte Joachim, ich mache dir einen Vorschlag. Heute ist Freitag. Morgen nach Tische habe ich Monatsuntersuchungen. Es ist keine Generaluntersuchung, aber Behrens klopft mich ein bisschen ab und lässt Krokowski ein paar Notizen machen. Da könntest du mitkommen und bitten, dich auch bei der Gelegenheit rasch zu behorchen. Es ist ja lächerlich, wenn du zu Hause wärst, du ließest Heidekind kommen. Und hier, wo zwei Spezialisten im Hause sind, läufst du herum und weißt nicht, woran du bist und wie tief es sitzt bei dir und ob du nicht besser tätest, dich hinzulegen. Schön, sagte Hans Castorp. Wie du meinst, natürlich, so kann ich es machen. Und es ist ja auch interessant für mich, mal einer Untersuchung beizuwohnen. So kamen sie überein, und als sie hinauf vor das Sanatorium gelangten, wollte es der Zufall, dass sie mit Hofrat Behrens persönlich zusammentrafen und günstige Gelegenheit fanden, stehenden Fußes ihr Anliegen vorzubringen. Behrens kam aus dem Vorbau, lang und hochnackig, einen steifen Hut auf dem Hinterkopf und eine Zigarre im Munde, blaubackig und quelläugig, so recht im Zuge der Tätigkeit, im Begriffe seiner Privatpraxis nachzugehen, Besuche im Ort zu machen, nachdem er soeben im Operationssaal am Werke gewesen, wie er erklärte. »Mahlzeit, die Herren«, sagte er, »immer auf der Walze, war wohl fein in der großen Welt. Ich komme gerade von einem ungleichen Zweikampf auf Messer und Knochensäge. Große Sache, wissen Sie, Rippenresektion. Früher blieben 50% dabei auf dem Tisch des Hauses. Jetzt haben wir's besser raus, aber öfters muss man doch Mortis Causa vorzeitig einpacken. Na, der von heute konnte ja Spaß verstehen, blieb für den Augenblick ganz stramm bei der Stange. Na, und Sie, was macht die Werte Befindität? Ist wohl ein fidelerer Lebenswandel zu zweien, was, Ziemsen? Alter Schlauberger, warum weinen Sie denn, Sie Vergnügungsreisender? Wandte er sich auf einmal an Hans Castorp. Öffentliches Weinen ist hier nicht erlaubt. Hausordnungsverbot, da könnte jeder kommen. Das ist mein Schnupfen, Herr Hofrat, antwortete Hans Castorp. Ich weiß nicht, wie es wirklich war, aber ich habe mir hier einen enormen Katarrh geholt. Husten habe ich auch. Und ordentlich auf der Brust liegt es mir. So, sagte Behrens, dann sollten Sie mal einen verständigen Arzt zu Rate ziehen. Die beiden lachten und Joachim antwortete, indem er die Absätze zusammenzog. Wir sind im Begriffe, Herr Hofrat. Ich habe ja morgen Untersuchung und da wollen wir fragen, ob Sie die Güte hätten, auch meinen Vetter gleich einmal dran zu nehmen. Es handelt sich darum, ob er Dienstag wird reisen können. M.W., sagte Behrens, M.W., M.F., machen wir mit Vergnügen. Hätten wir längst mal machen sollen. Wenn man schon hier ist, soll man das immer mitnehmen. Aber man mag sich ja natürlich nicht aufdrängen. Also morgen um 2, gleich wenn Sie von der Krippe kommen. Denn ich habe nämlich auch etwas Fieber, merkte Hans Castorp noch an. Was Sie sagen, rief Behrens. Sie wollen mir wohl Neuigkeiten erzählen. Glauben Sie, ich habe keine Augen im Kopf? Und er deutete mit dem gewaltigen Zeigefinger auf seine beiden blutunterlaufenen, blau quellenden, tränenden Augäpfel. »Wie viel ist es denn übrigens?« Hans Castorp nannte bescheiden die Ziffer. »Vormittags?« »Nicht übel. Für den Anfang gar nicht so unbegabt. Na also, paarweise angetreten morgen um 2. Soll mir eine Auszeichnung sein. Gesegnete Nahrungsaufnahme.« Und mit krummen Knien und rudernden Händen begann er, den abschüssigen Weg hinabzustapfen, indes eine Rauchfahne von seiner Zigarre rückwärts wehte. »Das wäre also nach deinem Wunsche verabredet«, sagte Hans Castorp. »Glücklicher konnte es sich ja gar nicht treffen. Und nun bin ich gemeldet. Er wird ja weiter auch nicht viel tun können in der Sache, als mir vielleicht einen Lakritzensaft oder Brusttee verschreiben. Aber angenehm ist es doch, ein bisschen ärztlichen Zuspruch zu haben, wenn man sich fühlt wie ich. Aber warum er nur immer so unmäßig forsch daherredet«, sagte er. »Anfangs macht es mir Spaß, aber auf die Länge ist es mir unlieb. Gesegnete Nahrungsaufnahme. Was für ein Kauderwetsch. Man kann sagen, gesegnete Mahlzeit. Denn Mahlzeit ist ein poetisches Wort, sozusagen wie tägliches Brot. Und verträgt sich ganz gut mit gesegnet. Aber Nahrungsaufnahme ist ja die reine Physiologie. Und dazu Segen zu wünschen, das ist doch ein höhnisches Gerede. Ich sehe es auch nicht gern, wenn er raucht. Es hat etwas Beängstigendes für mich, weil ich weiß, dass es ihm nicht bekommt und ihn melancholisch macht. Settembrini sagt von ihm, seine Lustigkeit sei gezwungen. Und Settembrini ist ein Kritiker, ein Mann des Urteils. Das muss man ihm lassen. Ich sollte vielleicht auch mehr urteilen und nicht alles nehmen, wie es ist. Er hat ganz recht. Aber manchmal fängt man mit Urteil und Tadel und gerechtem Ärgernis an und dann kommt ganz was anderes dazwischen, was mit Urteilen gar nichts zu tun hat. Und dann ist es aus mit der Sittenstrenge. Und die Republik und der schöne Stil kommen einem auch nur noch abgeschmackt vor. Er murmelte Undeutliches, schien selbst nicht ganz klar über das, was er meinte. Auch sah ihn sein Vetter denn nur von der Seite an und sagte, »Auf Wiedersehen«, worauf ein jeder auf sein Zimmer und in seine Balkonloge ging. »Wie viel?« fragte Joachim nach einer Weile gedämpft, obgleich er nicht gesehen, dass Hans Castorp sein Thermometer wieder zu Rate gezogen hatte. Und Hans Castorp antwortete gleichgültigen Tones, »Nichts Neues.« Wirklich hatte er gleich bei seinem Eintritt seinen zierlichen Erwerb von heute Morgen vom Waschtisch genommen, hatte die 37,6, die nun ihre Rolle ausgespielt hatten, durch senkrechte Stöße zerstört und sich ganz wie ein Alter die gläserne Zigarre im Munde in die Liegekur verfügt. Aber allzu hochfliegenden Erwartungen entgegen, und obgleich er das Instrument volle 8 Minuten unter der Zunge behalten, hatte Mercurius sich nicht weiter ausgedehnt, also wieder nur bis 37,6. Was ja übrigens Fieber war, wenn auch kein höheres als schon am frühen Vormittage vorhanden gewesen. Nach Tische stieg das schimmernde Säulchen auf 37,7, verharrte abends, als der Patient nach den Erregungen und Neuigkeiten des Tages sehr müde war, auf 37,5 und zeigte in der nächsten Morgenfrühe gar nur auf 37, um gegen Mittag die gestrige Höhe wieder zu erreichen. Unter diesen Ergebnissen kam die Hauptmahlzeit des folgenden Tages und mit ihrer Beendigung die Stunde des Rendezvous heran. Hans Castorp erinnerte sich später, dass Madame Chauchat während dieser Mahlzeit einen goldenen Sweater mit großen Knöpfen und bordierten Taschen getragen hatte, der neu, jedenfalls neu für Castorp gewesen war, und worin sie bei ihrem wie immer verspäteten Eintritt in der Art, die Hans Castorp sowohl an ihr kannte, einen Augenblick Front gegen den Saal gemacht hatte. Dann war sie wie täglich 5-mal zu ihrem Tische geglitten, hatte sich mit weichen Bewegungen niedergelassen und plaudernd zu essen begonnen. Hans Castorp hatte wie jeden Tag, aber doch mit besonderer Aufmerksamkeit, ihren Kopf sich beim Sprechen bewegen sehen und aufs Neue die Rundung ihres Nackens, die schlaffe Haltung ihres Rückens bemerkt, wenn er hinter dem Settembrinis vorbei, der am Ende des schräg zwischenstehenden Tisches saß, zum guten Russentisch hinübergeblickt hatte. Frau Chauchat hatte sich während des Mittagessens kein einziges Mal nach dem Saale umgeblickt. Als aber der Nachtisch eingenommen gewesen war und die große Ketten- und Pendeluhr an der rechten Schmalseite des Saals, dort, wo der schlechte Russentisch stand, 2 geschlagen hatte, da war es zu Hans Castorps rätselhafter Erschütterung dennoch geschehen. Während die Uhr 2 schlug, 1 und 2, hatte die anmutige Kranke langsam den Kopf und ein wenig auch den Oberkörper gewandt und über die Schulter deutlich und unverhohlen zu Hans Castorps Tische. Und nicht nur im Allgemeinen zu seinem Tische, nein, unmissverständlich und streng persönlich zu ihm herübergeblickt. Ein Lächeln um die geschlossenen Lippen und in ihren schmal geschnittenen Pschibislaw-Augen, als wollte sie sagen, »No, es ist Zeit, wirst du gehen? Denn wenn nur die Augen sprechen, geht ja die Rede per Du, auch wenn der Mund noch nicht einmal sie gesagt hat.« Und das war ein Zwischenfall gewesen, der Hans Castorp in tiefster Seele verwirrt und entsetzt hatte. Kaum hatte er seinen Sinnen getraut und entgeistert zuerst in Frau Chauchats Angesicht und dann die Augen hebend über ihre Stirn und ihr Haar hin ins Leere geblickt. Wusste sie denn, dass er sich auf 2 Uhr zur Untersuchung hatte bestellen lassen? Genau so hatte es ausgesehen. Und doch war es fast ebenso unwahrscheinlich, wie dass sie hätte wissen sollen, dass er soeben noch in der jüngst vergangenen Minute sich gefragt hatte, ob er nicht dem Hofrat durch Joachim sagen lassen sollte, seine Erkältung habe sich schon gebessert und er betrachte die Untersuchung als überflüssig. Ein Gedanke, dessen Vorzüge unter jenem fragenden Lächeln freilich dahingewelkt waren und sich in lauter abstoßende Langweiligkeit verwandelt hatten. In der nächsten Sekunde hatte denn Joachim auch schon seine gerollte Serviette auf den Tisch gelegt, hatte ihm mit erhobenen Brauen zugewinkt, sich gegen die Umsitzenden verneigt und den Tisch verlassen. Worauf Hans Castorp innerlich taumelnd, wenn auch äußerlich festen Schrittes und mit dem Gefühl, dass jenes Blicken und Lächeln immer noch auf ihm läge, dem Vetter zum Saal hinaus folgte. »Herein!« rief Behrens, indem er die erste Silbe stark betonte. Er stand inmitten des Raumes, im Kittel, in der rechten das schwarze Hörrohr, mit dem er sich gegen den Schenkel klopfte. »Tempo, Tempo«, sagte er und richtete seine quellenden Augen auf die Wanduhr. »Un poco più presto, Signori! Wir sind nicht ganz ausschließlich für eure Hochwohlgeboren vorhanden!« Am doppelten Schreibtisch vorm Fenster saß Dr. Krokowski, bleich gegen sein schwarzes Lüsterhemd, die Ellenbogen auf der Platte, in der einen Hand die Feder, die andere im Bart, vor sich Papiere, wahrscheinlich den Krankenakt, und blickte den Eintretenden mit dem stumpfen Ausdruck einer Persönlichkeit, die nur assistierenderweise anwesend ist, entgegen. »Na her mit der Konduite!« antwortete der Hofrat auf Joachims Entschuldigungen und nahm ihm die Fieberkurve aus der Hand, um sie durchzusehen, während der Patient sich beeilte, seinen Oberkörper freizumachen und die abgelegten Kleidungsstücke an den neben der Tür stehenden Garderobeständer zu hängen. Um Hans Castorp kümmerte man sich nicht. 7,9,8, sagte Behrens, die Wochenkarten durchblätternd, in die Joachim die Ergebnisse seiner täglich fünfmaligen Messungen treulich eingetragen. »Immer noch ein bisschen illuminiert, lieber Zimsen. Können nicht gerade behaupten, dass Sie seit neulich solider geworden sind.« »Neulich, das war vor 4 Wochen gewesen.« »Nicht entgiftet, nicht entgiftet«, sagt er. »Na, das geht natürlich nicht so von heute auf morgen. Hexen können wir auch nicht.« Joachim nickte und zuckte mit seinen bloßen Schultern, obgleich er hätte einwenden können, dass er ja keineswegs erst seit gestern hier oben sei. »Wie steht es denn mit den Stichen? Am rechten Hilus, wo es immer verschärft klang, besser? Na, kommen Sie her, wollen mal höflich bei Ihnen anklopfen.« Und die Auskultation begann. Hofrat Behrens, breitbeinig und rückwärts geneigt, den Hörer unter dem Arme, klopfte zuerst ganz oben an Joachims rechter Schulter, klopfte aus dem Handgelenk, indem er sich des gewaltigen Mittelfingers seiner rechten als Hammer bediente und die linke zur Stütze gebrauchte. Dann ging er unter das Schulterblatt hinab und klopfte seitlich am mittleren und unteren Rücken, worauf Joachim, der wohl abgerichtet war, den Arm hob, um auch unter der Achsel klopfen zu lassen. Hierauf wiederholte das Ganze sich linkerseits und damit fertig kommandierte der Hofrat »Kehrt!« zur Beklopfung der Brustseite. Er klopfte gleich unter dem Halse, beim Schlüsselbein, klopfte über und unter der Brust, zuerst rechts und dann links. Als er aber sattsam geklopft hatte, ging er zum Horchen über, indem er sein Hörrohr, das Ohr an der Muschel, auf Joachims Brust und Rücken setzte, überall hin, wo er vorhin geklopft hatte. Dabei musste Joachim abwechselnd stark atmen und künstlich husten, was ihn sehr anzustrengen schien, denn er geriet außer Atem und in die Augen traten ihm Tränen. Hofrat Behrens aber meldete alles, was er dort innen hörte, dem Assistenten in kurzen, feststehenden Worten zum Schreibtisch hinüber, derart, dass Hans Castorp nicht umhin konnte, an den Vorgang beim Schneider zu denken, wenn der wohlgekleidete Herr einem zu einem Anzuge das Maß nimmt, in herkömmlicher Reihenfolge dem Besteller das Meterband da und dort um den Rumpf und an die Glieder legt und dem gebückt sitzenden Gehilfen die gewonnenen Ziffern in die Feder diktiert. Kurz, verkürzt, diktierte Hofrat Behrens. Vesikulär, sagte er, und abermals vesikulär. Das war gut offenbar. Rau, sagte er und schnitt ein Gesicht. Sehr rau. Geräusch. Und Dr. Krokowski trug alles ein, wie der Angestellte die Ziffern des Zuschneiders. Hans Castorp folgte den Vorgängen seitwärts geneigten Kopfes, nachdenklich versunken in die Betrachtung von Joachims Oberkörper, dessen Rippen, Gottlob war er im Besitz seiner Rippen, sich beim Schnaufen unter der gespannten Haut hoch über den zurückfallenden Magen hoben, diesem schlanken, gelblich-brünetten Jünglingsoberkörper mit den schwarzen Haaren am Brustknochen und an den übrigens kräftigen Armen, deren einer ein goldenes Kettenarmband um das Handgelenk trug. Turnerarme sind das, dachte Hans Castorp. Er hat immer gern geturnt, während ich mir nichts draus machte. Und das hing mit seiner Lust zum Soldatenstande zusammen. Immer war er gut körperlich gesinnt, viel mehr als ich. Oder doch auf andere Weise, denn ich war immer ein Zivilist. Und es war mir mehr um warm baden und gut essen und trinken zu tun. Ihm aber um männliche Anforderungen und Leistungen. Und nun ist auf so ganz andere Weise sein Körper in den Vordergrund getreten und hat sich selbstständig und wichtig gemacht, nämlich durch Krankheit. Illuminiert ist er und will sich nicht entgiften und solide werden, so gern der arme Joachim auch Soldat sein möchte im Flachland. Sieh an, er ist gewachsen, wie es im Buche steht, der reine Apollo von Belvedere, bis auf die Haare. Aber innerlich ist er krank und außen zu warm vor Krankheit. Denn Krankheit macht den Menschen viel körperlicher. Sie macht ihn gänzlich zum Körper. Und wie er dies dachte, erschrak er und blickte rasch und forschend von Joachims bloßem Oberleib zu seinen Augen hinauf, seinen großen, schwarzen und sanften Augen, die vom künstlichen Atmen und Husten in Tränen standen und bei der Untersuchung mit traurigem Ausdruck über den Zuschauer hin ins Leere sahen. Unterdessen aber war Hofrat Behrens zu Ende gekommen. »Na, ist gut, Zimsen«, sagt er, »alles in Ordnung, soweit es möglich ist. Nächstes Mal«, das war in 4 Wochen, »wird es gewiss überall wieder ein bisschen besser sein.« »Wie lange meinen, Herr Hofrat, das wollen Sie schon wieder drängeln? Sie können Ihre Kerls doch nicht in angeheitertem Zustand kujonieren. Ein halbes Jährchen, habe ich neulich gesagt. Rechnen Sie meinetwegen von neulich an, aber betrachten Sie es als Minimum. Schließlich lässt sich ja leben hier. Sie müssen auch höflich sein. Wir sind ja doch kein Banjo und kein sibirisches Bergwerk. Oder wollen Sie sagen, dass wir mit sowas Ähnlichkeit haben? Ist gut, Simpson. Wegtreten! Weiter, wer da noch Lust hat, rief er und sah in die Luft. Mit ausgestrecktem Arm reichte er dabei sein Hörrohr zu Dr. Krokowski hinüber, der aufstand und es ergriff, um eine kleine Assistentennachprüfung bei Joachim vorzunehmen. Auch Hans Castorp war aufgesprungen und die Augen an die Person des Hofrats gefesselt, der breitbeinig dastehend, offenen Mundes in Gedanken versunken schien, begann er, sich eilig in Bereitschaft zu setzen. Er überhastete sich, fand nicht gleich aus seinem punktierten Manschettenhemd heraus, als er sich über den Kopf zog, und dann stand er weiß, blond und schmal vor Hofrat Behrens. Von zivilerer Bildung schien er als Joachim Ziemsen. Aber der Hofrat ließ ihn stehen, in Gedanken noch immer. Dr. Krokowski hatte schon wieder Platz genommen und Joachim sich ans Ankleiden gemacht, als Behrens sich endlich entschloss, von dem, der da auch noch Lust hatte, Notiz zu nehmen.